Snippet. Die Führung Takt für Takt, wie Stein für Stein setzen wir halt Satz für Satz in ein Reimschema, das, wie ihr sicherlich wisst, einen taktischen Flow auch im Satz besitzt. Jetzt kommt das Album. Lang erwartet, wir haben uns hingesetzt und das Game gestartet. Das ist mehr als nur Rap, das ist taktische Kriegsführung für einige unserer Feinde. Cartoon und Limit, taktische Kriegsführung 2009. Snippet. Ein bisschen Battle schmeckt, deine hängt das Mahlzeit nach Mahlzeit und nach der Mahlzeit bist du wie eine Abrissbirne und hängst am Drahtseil. Shit, na geil, was soll's? Ich bleib eh die Nummer 1 im Game. Mein einziges Ziel ist, die Tracks müssen abgeben. Na los, Mann, ran ans Mic, versuch dein Glück. Deine Mom wundert dich, du kommst zerstückelt zurück. Mit erhobenem Mic lauf ich durch meine Welt. Ihr hört mir einfach zu, weil euch gar nichts Besseres einfällt. Bin eifrig dabei, ein paar Lines zu schreiben und trete vor euch mit erhobenem Mic. Mit erhobenem Mic lauf ich durch meine Welt. Ihr hört mir einfach zu, weil euch gar nichts Besseres einfällt. Ihr kennt doch diesen Typen, na, der aus der Box rhymt. Der Boss steht doch vor euch mit erhobenem Mic. Ich seh kein King. Ich seh nur eine Hand verpfeifen, kleine Mädchen, die hysterisch ins Mic kreischen. Ich hab nichts gegen euch persönlich, ich hab nur ein Problem. Jeder zweite Spinner meint, er wäre der King im Game. Drum zieh ich mit erhobenem Mic in die Schlacht. Alle Wannabe-Bitches im Game, jetzt aufgepasst. Denn wir bringen die Parts, von denen ihr nur träumt. Wir nehmen uns Mic, Stift, Zettel und dann wird aufgeräumt. Sagst du was, sagst du was? Du kriegst den ganzen Tag von deinem Vater Schwanz in Arsch. Du bist ein Auslaufmodell. Eine Nutte bewegt dich von der Bühne, sonst leg ich dich um und dann geh ich. Denn dein scheiß Gelaber geht mir echt tierisch auf den Sack, man. Pack deine Sachen, zack, zack, sonst gibt's Klatsche. Und du Pappnase kackst auf Iorizinus und schiebst Debris und gibst dir den Schuss. Du siehst uns am Mic und du Bastard hast da nicht zu lachen. Denn wir sind die Typen, die mit deiner Mama Gangbang machen. Du sagst, du bist seit 10 Jahren Battle-Rapper. Wir rappen nicht halb so lang, doch rappen um Klassen besser. Hör auf zu rappen, du verschwendest deine Zeit. Limit und Cartoon writen hier die besten Lines. Wir sind am Mic und setzen unser Zeichen. Ihr könnt uns kopieren, aber doch niemals erreichen. Snippet. Wer scheiße redet, wird auf Eis gelegt. Und wenn du feige bist, bleibst du an der Seite stehen. Du sagst, Nightshocks Rap ist nicht dein Problem. Dann komm nur her, komm und du wirst auf Eis gelegt. Wer scheiße redet, wird auf Eis gelegt. Und wer feige ist, bleib hier nur an der Seite stehen. Du sagst, Nightshocks Rap ist nicht dein Problem. Dann komm doch her, komm und du wirst auf Eis gelegt. Es wird dunkel und die Nacht tritt ein. Nebel zieht auf und es schwindet der Sonnenschein. Ich schaue aus dem Fenster, die Straßen sind wie leer gefegt. Ich nehme meinen Rucksack voller Kannen und geh meinen Weg. Jetzt geht's raus, denn ich bin nachtaktiv. Das ist kein Verbrechen, nein, ich bin nur kreativ. Also Location ausgeguckt und Kannen ausgepackt. Du hörst es zwei, dreimal klappern und dann auf in die Schlacht. Mal drei Buchstaben für die Schattierung aus. Durch eine Outline mit einem Fatcap wird ein Bombing draus. Ein bisschen mehr Farbe und noch ein paar kleine Effekte. Dieses Bild ist hier weit und breit das Beste. Okay, Foto gemacht und die Kannen eingepackt. Und wieder einmal eine gute Tat vollbracht. Auf einmal Sirenen, Blaulicht, die Polizei. Es werden sie langsamer, doch dann fahren sie vorbei. Es ist Nacht geworden und die Stadt ist eingenebelt. Ich geh meine Runden und die Stadt schläft. Ein abgezogener Penner sucht Pfandflaschen, damit er am nächsten Tag wieder mit einem Klaren da sitzt. Die Lichter gehen aus und die Türen sind zugeschlossen und da hinten sehe ich noch eine Mülltonne brennen. In den Kifferhütten wird der letzte Zug genossen und die Nazis am Stadtrand gehen auch schon pennen. Mittlerweile ist es 3:30, ich spüre den Morgentau, ich sehe nichts mehr, alles um mich rum ist grau. Ich gehe weiter und höre ein paar Dosen klappern, nach nur ein Sprayer mit seinen Cans steigt oben auf. Ein Garagendach und sprayt dort ein Bombing drauf. Doch auf einmal ist er weg, da sind die Bullen lauf. Sie drehen um und ich lauf weg, doch sie nehmen mich mit. Ich seh den Sprayer, der hat Nightshocks an die Wand gespritzt. Handfest setz ich an und zieh das Hand weg. Dann setz ich mich hin, weil in meiner Lunge noch Dampf steckt. Wir chillen den ganzen Tag von früh bis 8. Und wenn wir richtig hart sind, sind neue Tracks am Start. Klar ist, es ist klar, was wir machen, glasklar. Ist mein Blick scheißegal, denn wir passen nicht ins Raster. Nur weil wir rauchen, passen wir nicht in das Raster. Lass uns unser Gendra, jeder hat den Laster. Für diesen die Verbrecher gehören in die Knaster. Tu was du musst, wir gehen jetzt ein Knaster. Ja, das kommt klar, ist ein Knaster. Kann tun, warum auch nicht, wir haben nicht. Ich brauch kein Bier mit 4 Promilla. Ich bin Chiller und brauch 16 Milliarden. Wir suchen uns jetzt eine Blüte, dann zerschneiden wir dann. erstmal eine Blüte. Da bauen wir uns eine Einschulungstüte. Dann genießen wir die Güte der Tüte. Jetzt fühle ich mich gut, ich bin steifer. Fühle mich leicht und angeheifter. Vertrau mir, mein Freund, denn wenn du das nächste Mal wegen irgendeiner Scheiße schiebst, mach's wie ich und bleib hart wie Edelstahl. Bleib ruhig, chill ab und beweg dich nicht. Ja, unsere Hanfpflanzendampfwolke regnet nicht. Unsere Hanfpflanzendampfwolke regnet nicht. Aus dem Rohr in uns rein und jeder lebt in sich. Unsere Hanfpflanzendampfwolke regnet nicht. Es ist ein Segen, Shit, und alle hier erleben es mit. Unsere Hanfpflanzendampfwolke regnet nicht. Aus dem Rohr in uns rein und jeder lebt in sich. Unsere Hanfpflanzendampfwolke regnet nicht. Es ist ein Segen, Shit, und alle hier erleben es mit. www.myspace.com/KTUN1. Zieht's euch rein. Wah! Cartoon und Limit, taktische Kriegsführung 2009. Snippet. Wieder ein sonniger Tag, 30 Grad, 16 Uhr. Du sitzt in deinem Zimmer und ballerst dir die Birne zu. Du hast einen trockenen Mund und fragst dich weswegen. Na, weil Hanfpflanzen, Dampfwolken nun mal nicht regnen. Wir machen unser eigenes Ding und folgen keinen Trends. Wir sind in unserem Element, wenn im Joint das Glas brennt. Wir sind die Pimps und der Rest nur Sprüche Klopfer, denn jeder weiß das beste Ort, machen die Schocks klar. Ich muss euch Huren hier nicht namentlich nennen, weil euch Huren sonst gleich alle namentlich kennen. Wenn man zusammen Scheiße baut, steht man zusammen durch und verrät seinen Partner nicht wegen Hass oder Furcht. Es gibt zu viele Leute, die jemanden verraten, fast keiner spielt hier mit offenen Karten. Ja, es ist vergleichbar mit dem Licht und dem Schatten. Es ist ganz normal, wo Menschen sind auch Ratten. Zu viele von ihnen. Überall Ratten noch ein Löcher, los Ratten, flieht in eure Rattenlöcher. Wir haben nichts an euch Huren zu verschenken, ab heute werde ich nicht mal einen Gedanken an euch verschwenden. Was dir Verräter, steckt Angst im Arsch, ja, denn wir schicken jetzt euch Ratten ins Grab. Ihr kriegt Schläge, ja, denn ihr stört, ab bloß in den Keller, wo ihr hingehört. Zu viele von ihnen, überall Ratten noch ein Löcher, los Ratten, flieht in eure Rattenlöcher. Wir haben nichts an euch Huren zu verschenken, ab heute werde ich nicht mal einen Gedanken an euch verschwenden. Was dir Verräter, steckt Angst im Arsch, ja, denn wir schicken jetzt euch Ratten ins Grab. Ihr kriegt Schläge, ja, denn ihr stört, ab bloß in den Keller, wo ihr hingehört. Ich trete Verräter nieder, bis sie wie Scheiße an meinem Schuh kleben. Stopfe ihr Maul, bis sie nicht mehr Worte, sondern Blut reden. Lasse euch Verräter reden, wartet nur ab, denn ab jetzt habt ihr jeden Tag einen schwarzen Tag. Ihr seid am Arsch, komme mit Ansage, die sich gewaschen hat. Ihr Lappen habt es übertrieben, fallt wie ein nasser Sack. Ihr kratzt ab wie Nagellack und an einem miesen Tag bekommt Verräter eine geklebt wie ein Briefumschlag. Ich schlage täglich Verräter rund um die Uhr mit einem Bambusstab, bis der Bastard spurt. Ja. Snippet. Behindert bleibt, denn wir sind das Volk und keine Minderheit. Das ist die Evolution, ja. Das ist die Evolution, da. Das Volk erhebt sich, denn die Schocks geben den Ton an. Yeah. Ihr steht neben dem Thron da. Der Osten wehrt sich und ihr fallt in Ohnmacht. Das ist die Evolution, ja. Das ist die Evolution, da. Das Volk erhebt sich, denn die Schocks geben den Ton an. Yeah. Ihr steht neben dem Thron da. Der Osten wehrt sich und ihr fallt in Ohnmacht. Ey, was ist los hier in Deutschland? Nur Täuscher und Versager. Ja, ihr seid recht, doch werdet einsam sterben wie räudige Kater an alle Bonsen da draußen. Jetzt mal ehrlich gesagt, ihr habt das Geld nicht verdient, nur das Erbe vom Vater. Du bist Datze, doch du riechst unangenehm streng nach einer 50-50-Mischung aus und Kot. Wir verdrängen es mal besser wieder, sonst bekomme ich noch einen Ekelkrampf. Du bist ein Opfer, du Kleinkind, in einem Körper von einem Mann. Deine Bude sieht aus wie eine Mülldeponie und nach einem Wort merkt man, du bist kein Genie. Sowas wie dich nennt man hierzulande ein Dusseltier, ein Röntgenbild. Deine Schädels muss ja aussehen wie ein Puzzlespiel, ein Mosaik aus sich tausenden Frakturen, der Grund dafür jeder Schlag hinterließ sein. Spuren über dich hört man nichts, außer Geläst, das einzig Schöne an dir, das ist deine Schwester. Du bist Gatze, doch das reicht nicht, wir scheißen auf die Hurenklasse. Und du weißt, was ich meine. Du bist Gatze, doch das reicht nicht, wir scheißen auf die Hurenklasse. Und du bleibst ganz alleine. Cartoon und Limit, taktische Kriegsführung 2009, Snippet.